Macht nichts, was soll sein. Ist ja nur vorübergehend. Zweiter Stock, hinten durch, Nummer 10 setzen. Gott sei Dank habe ich meine Helmut-Schmidt-Gedenkmütze tief ins Gesicht gezogen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind leider heute unterbesetzt. Daher müssen Sie sich möglicherweise auf längere Wartezeiten einstellen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Oh, hätte ich mir mal was zu lesen mitgenommen. An der Leuchttafel stehen die Nummern. 38, 39, 40. Oh, ich bin die 68. Okay, kein Ding. Zeit für mindestens 25 Zigaretten. In 2 bis 3 Stunden bin ich hier raus. 41, 42, 43. Also, will jemand die 55? Ich brauch sie nicht mehr. 5 Frauen melden sich. Die mit den rosa Cowboy-Stiefeln, Härtegrad 12, springt auf und gewinnt. Okay, danke. Oh, meine verdammte Höflichkeit bringt mich noch ins Grab. Fuck, ey, das sind nur noch 12 Nummern. Ich wäre nicht mal einer Stunde wieder in der Freiheit. 46, 47, 48. Totenstille. Jeder weiß, wer hier sitzt, der muss niemandem mehr was vormachen. Der ist Harlenbeck, verstehst du? Dem machst du nichts vor, ja? Gleich springe ich auf, fordere meine Freunde auf, sich an den Händen zu fassen, den Herrn zu preisen, laut die deutsche Hymne anzustimmen und in einer Polonaise aus diesem Gebäude zu fliehen. 55. Die dreiste Kuh. Verdammt, das hätte ich sein können. Na und? Ich warte auch 4 oder 5 Monate hier. Auf einem Bein, wenn es sein muss, ohne Krampfadern zu kriegen. Da habe ich schon härtere Sachen überstanden. Schon meine Geburt an einer Autobahnraststätte im Schwäbischen. Dann unter Sauerstoffzelt nach Tübingen. Meine Eltern waren aus Ex-Jugoslawien ausgebüxt und auf dem Weg zum Bodensee. Zu einem Gig. Kindheit bei Onkel und Tante an der Adria. Ballett, Klavier und Gesangsunterricht. Rote Schwimmflügel. Serbo-Kroatisch-Ungarisch. Das übliche Programm. 68. Oh mein Gott. Mein Schicksal liegt jetzt in der Hand der Dame von Platz 19. Jetzt bloß nicht auch noch die entnervte Zuständige warten lassen und leise. Vor allem ruhig und leise. Gute Laune kann man später noch einbauen. Notfalls auf die gegenüberliegende Plattenbauanstalt und den strahlend grauen Himmel gucken und losheulen. Method Acting heißt das Stichwort. So, den Personalausweis bitte. Mhm. Was kann ich für Sie tun? Ja, also, ich war ja letztes Jahr schon mal bei Ihnen. Also nicht bei Ihnen. Ich meine, ich habe schon mal Unterstützung bekommen. Und diese Chance, die habe ich natürlich sofort genutzt und eine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht. Ja, also jedenfalls bin ich jetzt eigentlich Musiklehrerin an einer echt tollen Musikschule. Aber ich habe definitiv noch zu wenig Schüler. Und das Café Giorgios in Pankow, also wegen der Bauarbeiten wird meine Chefin wohl bald den Laden... Krass. Sind Sie nicht diese Frontfrau, diese Sharona Gaji, die von Axt? Ja, genau. Also, das wäre ja total krass. Das ist ja unglaublich. Also, ich meine, dass du jetzt hier bei mir gerade sitzt. Was machst du hier eigentlich? Ich meine, hier auf dem Amt. Also, ja. Ich habe euch ja mal in der Columbia-Halle gesehen. Ne? Das ist schon so ein bisschen länger her. Das war so ein geiles Konzert. Muss ich unbedingt auch gleich meinen Kolleginnen erzählen. Wäre Kurt Cobain wirklich eine coole Sau gewesen, hätte er mich damals angerufen und mich mit in den Tod gerissen. Das war total krass dieses Jahr. Wir hätten gemeinsam Hand in Hand auf dem Hotelboden gelegen. Er hätte erst mich, dann sich selbst erschossen. Bloody Idiot. Panzerschokolade von Rachel Rapp. Die andere Seite der Baustelle, also die westliche Straßenseite gegenüber vom Giorgios, ist für die anderen tabu. Die Straßen in Berlin können eben sehr breit sein. Aber ich muss, wenn sich die Tage wieder wie Kaugummi ziehen und ich aus Verzweiflung kiloweise kubanischen Tabaks inhalieren muss, um einigermaßen locker zu wirken, kurz drüben in Halims Kiosk wieder für Nachschub sorgen. Bald könntest du an der Quelle sitzen. Vielleicht gibt's für Mitarbeiter so ja Rabatt. Frag den Halim doch mal. Der kann bei der Ollen bestimmt eine fröhliche Mitarbeiterin gebrauchen, wa? Und eine Luftveränderung tut dir auch mal ganz gut, meine Kleine. Luftveränderung. Sogar straßenseitenübergreifend. Im Gegensatz zu früher doch sehr übersichtlich. Sogar in den 3 Jahren mit festem Wohnsitz, als ich mich durch die Pubertät schleppen musste und meine Erziehungsberechtigten für Struktur in meinem Leben sorgen wollten, verbrachten wir die strukturierten Schulferien nach wie vor auf dem Balkan. mit gefühlten 70.000 wunderschönen und talentierten Verwandten. Musik, Sonnenuntergänge und Moskitoattacken an den Ufern der Donau, mit dem Fiat 500 durch Schlaglöcher, Verfolgungsjagden mit Onkel Lazo. Anschnallen. Was anschnallen? Entschuldige mal bitte. Ich bin zwar hier der einzige Schweinezüchter weit und breit. Nachdem das Geschäft mit dem illegal importierten Kalk aus dem Kosovo, um die zerbombten Häuser wieder aufbauen zu können, sich mittlerweile erübrigt hatte. Aber deshalb bin ich noch lange nicht Krösus, der sich funktionierende Gurte für solch lächerliche Strecken leisten kann oder will, verdammt. Es war dunkel geworden. Auf Straßenlaternen hatte man komplett verzichtet. Onkelchen sah auch nicht ein, einen zweiten Scheinwerfer anzubringen. Er habe schließlich Augen im Kopf. Der Fahrradfahrer im Graben war selbst schuld. Egal, was die Dorfpolente meinte. Mein Vater drehte sich zu seiner Tochter um und machte das Gesicht. Es war der, egal was immer sich jetzt abspielt, kein Wort zu niemandem, reiß dich um Gottes Willen zusammen, stell keine Fragen und lach nicht Blick. Verdammte Hure, scheiße Andrasch! Die Scheibe konnte man noch nie runterkurbeln. Und die Tür, du musst von außen ziehen. Mann, du kennst doch mein verfluchtes Auto. Jetzt zieh! Halt, halt! Nochmal! Eins, zwei und ziehen! Andrasch, was zum verfluchten Henker? Du siehst doch, ich habe die Familie aus Deutschland hier. Oh. Ich wollte sie mal richtig ausführen und jetzt kommst du. Verdammt nochmal, hast du denn nichts Besseres zu tun? Aber Onkel Laszlo, ich weiß, aber ich muss Ihnen... Es ist doch meine Pflicht, Onkel Laszlo, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie Ihren Scheinwerfer... Ach, ich meine, wenn Sie wenigstens nicht so schnell fahren würden... Papp, du weißt doch, wie ich fahre. Seit wann kennst du mich schon, hä? Hab ich deiner Mutter nicht damals, als du noch in die Windel gekackt hast, Milchpulver aus Gott weiß woher besorgt? Aber das scheint ja heutzutage nicht mehr zu zählen. Ich weiß, lieber Onkel Laszlo, aber wenn Sie wenigstens... Na ja, der Gurt schwamm drüber. Aber ich bitte Sie nicht mehr so viel zu trinken, wenn Sie noch Auto fahren. Ich meine, wo fahren Sie denn überhaupt hin? Hier ist doch weit und breit nichts, außer... Ja, wo werde ich jetzt wohl noch hinfahren? Tu dreimal schneller. Außerdem, wenn ich zum Trinken fahre, muss ich auch davon ausgehen, dass ich betrunken wieder nach Hause fahren muss. So ist das meistens, mein Lieber. Also halt uns jetzt nicht auf, mach mir keine Schande und grüß deine Mutter. Und wenn sie wieder Vorderschinken braucht, soll sie mir schleunigst Bescheid sagen, es ist nicht mehr viel da. Onkel Lars, Schluss jetzt! Schlag meine Tür zu. Du sollst mit dem Fuß. Benutzt doch in Gottes Namen deine gesunden Beine. Nicht in die Tür. Dieser Depp, dieser Elende. So nicht zu gebrauchen. Wie gesagt, sehr strukturiert, diese Urlaube. Aber zurück zur Luftveränderung auf der anderen Straßenseite. Der Kiosk hat sonntags mindestens so lange geöffnet wie das Giorgio's. Mehr weiß ich nicht. Solange die Zeitungsständer draußen zu sehen sind, ist es nicht zu spät. Hallo! Hallo, wie geht's? Na, etwa wieder 6 Richtige? Ja, nee, das ist ja meine Frau, ist wieder sauer. Unser junger Sohn, Schule und so weiter. Wie immer? Oh, nein, ich hab noch, danke. Oh. Ja, ich wollte, ich muss leider, also, das Giorgio's zieht um. Und, was soll ich sagen, ein Gast, der gerne bei Ihnen, der meinte, Sie suchen eventuell jemanden, der ab und zu, oder auch öfter. So, sagen das, kann sein, bitte warte. Hole meine Frau. Moment. Es folgen die wahrscheinlich zärtlichsten aller Worte, die sich ein Ehepaar sagen kann. Leider klingen sie selbst für Randgruppenohren wie eine Kampfansage des Dschihad. Die Frau des Hauses schiebt augenblicklich den gemusterten Vorhang zur Seite und schlurft in den vorderen Bereich des Ladens, während sie ihre Hände an der farbenfrohen Schürze abwischt. Na gut. Achtung. Morgen früh 8 Uhr, Probearbeit. mit schöner Frisur. An das Ambiente kann man sich ja gewöhnen. Sagen wir, auch Kitsch kann im Gesamtkontext eine ausgesprochen muntere Stimmung, vielleicht sogar Harmonie in einem Raum verbreiten. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Aber es kostet mich schon ein wenig Überwindung, so früh am Morgen in diesem betäubenden Aroma zu stehen. Vielleicht ist es auch schon zu lange her, dass ich gefüllte Schafsdärme gerochen und gesehen habe. Zum Frühstück rohen Thunfisch in Sojasauce, das wäre ja kein Problem. Wie in Japan, wo ich mich eine Zeit lang für horrende Gagen, die ich sofort wieder aus dem Fenster warf, ablichten ließ. Aber hier riecht's ständig nach Kukuruz. Das darf eigentlich alles gar nicht wahr sein. Wozu bitte habe ich mir noch vor einem Jahr den Allerwertesten aufgerissen? Chef-Fitnesstrainerin auf der AIDA, AIDA Blue, AIDA Green, Wellness, Fitness, Bullness, egal. Das war der Plan. Hier Lottoscheine von A nach B zu schieben, macht den Stapel Mahnungen auch nicht kleiner. Essen hat's gegeben, ja? Ja. Wunderbar. Lieber alles klar, war eine tolle Zeit. Liebe Maya. Dankeschön und für die, es reicht. Ich muss euch leider mitteilen. Was? Ja, ich muss los. Also weiter. Es hat leider keinen Sinn. Du nichts mehr arbeiten? Ja, warum? Du bist die zweite Tochter. Was habe ich getan? Nein, nichts. Sorry. Aber meine finanzielle Situation erlaubt mir leider keine weiteren Ausschweifungen dieser Art. Ja, das ist also meine Einkommenssteuernachzahlung. Von der Vorauszahlung mal ganz abgesehen. Es zwingt mich. Nein, nichts verstehen. Warum? Du Probleme? Ja, eben. Große Probleme. Ja, deshalb, warum du nicht zu uns kommst? Ja. Geldprobleme? Keine Probleme. Wir helfen, was du brauchst. Sei mein Katze. Halte mein Katze. Entschuldigung, aber bitte. Wir haben großes Problem, mein Sohn. Große Probleme. Nichts Arbeitserlaubnis, aber er hat so große Herz und ist so schön. Hey, Atom, komm her, hey, komm. Herz bestimmt, aber schön. Hallo. Welche der zu klein geratenen, muskulösen, grimmig dreinschauenden Kollegen in schwarzer, zerlumpter Lederjacke soll's denn sein? Der heute schon dreimal Koffer, Kartons und Damenhandtaschen im Backstage abgeladen hat? Oder der alkoholisierte, nette, wohlgenährte, der am Eingang noch humpelt, die Geldscheine aus der Kasse nimmt, hinten auf dem Küchentisch zählt und beim Hinauslaufen völlig vergisst, welches Bein er hinter sich herschleifen soll? Ich zweifle keineswegs daran, dass Ihre Söhne ganz fantastische Männer sind, aber... Okay, du nix gehen jetzt, pass auf, Merja. Kaffee. Herr Halim Rama verriegelt die Ladentür. Geschlossene Gesellschaft sozusagen. Verstehe. Zum ersten Mal zerrt er mich nach hinten in die heilige Teeküche. Bietet mir sogar den besten Platz an. Den mit dem Rücken zur Wand, mit Blick auf den Herd und die Eingangstür. Rückt den Teller heraus und setzt ihn mir vor die Nase. Nichts Kuttelsuppe. Baklava. Von letzter Woche. Latschenkiefer wäre die Erlösung gewesen. Aber der Mokka-Geruch erstickt Gott sei Dank den Restpansen, der noch überall an den Wänden klebt. Kurz und gut, bringen wir es auf den Punkt. Ich würde sagen, ein lukratives Angebot steht hier im Raum. Du, gute Mädchen, du sehr gute Mädchen. Hier bitte, zähle, ja? Das ist gute Geld, nicht Schwarzarbeit, ne? Gute Geld, los, zähle. Okay. 3000 Euro in 500er-Scheinen. Herrliches rosa Pink leuchtete in meinen Händen. Auf einen Schlag. Stapel weg. Finanzamt fast weg. Anzahlung fürs Keramik-Inlay, Steuerberater-Honorar, Kühlschrank. Gut, Dinge ändern sich. Eben noch in Miami Beach, die Modelagentur am Ocean Drive, Freunde, die mir ihre Schlitten zur Verfügung stellen, Wasserbett in meiner von der Security bewachten Wohnung am Biscayne Boulevard und meine Mutter, die mich eines Morgens ihrer Zeit anruft. Hallo Mama. Oh, Mama. Was zum Henker geht hier vor? Wo bist du schon wieder? Was soll ich verdammt nochmal dem Gerichtsvollzieher erzählen? Der will unseren Fernseher und die Gitarren deines Vaters mitnehmen. Ich habe ihm schon 2 Eimer Mokka gekocht, aber er lässt nicht locker. Er lässt nicht locker. Er sagt, du schuldest ihm 23.000 Mark. Ja, Mama. Na und? So viel Schulden hatte ich seitdem nie wieder. Aber aus Liebe, Leidenschaft, Idiotie und dank eines verunglückten Freundes, ein Drummer ohne Bassdrumbein, in einem Anflug ungeheuchelten Interesses, setzte ich mich eines Tages an dessen Schlagwerk, verliebte mich plötzlich ins verhasste Üben, nannte mich fortan Musikerin und schlug mich ab diesem Zeitpunkt nebenher als Touristin durch mir unbegreifliche Branchen durch. Normal. Absolut. Aber diese Scheine hier, einfach so. Halt, stopp. Was? Wie? Keine Kopfzerbrechen. Schöne Hochzeitkleid kannst du aussuchen. Flitterwochen, wo du willst. Hochzeit in Paris, mit Kutsche oder ohne. Muss mal sehen, wie du willst. Was kostet Scheidung? Keine Sorge, Mädchen. Cousin in Tirana oder Bruder in Paris kann helfen. Schöne Goldringe kann besorgen. Oder hast du eifersüchtige Mann? Nein. Überhaupt nicht. Super, alles in der Richtung. Aber ich meine, ein fremder Mann? Entschuldigen Sie. Nein. Du musst nix ins Bett, wenn du nix will. Nein, will ich nicht. Du nix gern Sex? Hey, was ist denn mit Fresse für Sex? Lass mal, ich bin da draußen, wo du bist. Bei Fatschen, du... Hey, Mädchen, keine Probleme. Keine Probleme. Hey, ich sage dir Geheimnis. Atom ist schwul. Oh. Ist mein Rucksack auch wirklich zu? Jesus, jetzt bloß die Kohle heil auf die Bank bringen. Wie heißt meine neue 50-köpfige Sippe mit Nachnamen noch gleich? Sind Doppelnamen überhaupt noch hip? Sharuna Gaji Rama. SGR. Sieg, Gerechtigkeit, Rache. Pretty cool, finde ich. Rama. Dalai Rama. Schicksal, so schnell kann's gehen. Nachdem ich alle Schulden grob bereinigt habe, spendiere ich mir hier und da noch ein paar Kleidungsstücke und besorge mir alles, was Langenscheid an albanischem Material zur Verfügung stellt. Sehr gut. Ich nehme meine Sache wie immer sehr ernst. Genau wie damals mit Black, einer meiner ersten Bands in München. Wie hätten wir sonst diesen Newcomer-Band-Wettbewerb gewonnen? Du, ich muss euch was sagen. Also, ich habe uns mit der Restkohle aus der Bandkasse beim Emergenza angemeldet. Ja? Ich habe keinen Bock mehr, allweil nur hier im Keller zum Hocker. Ja? Seit 2 Jahren. Wir haben uns durch die komplette Konkurrenz gebissen, über Monate hinweg. Und dann, vor dem Finale, boom, Plattenvertrag. Nach 4 Jahren Schlagzeugunterricht, inklusive 2 Jahren Kellerbandproben. Jetzt also eine echte Tour. Nagelneues Profi-Drumset, Bravo-Starschnitt. So, jetzt Zipfelklatscher. Ja, die Gala hat angerufen. Homestory, Struni, Videodrama in deiner alten Heimatstadt Miami. Im April eine kleine Japan-Tour. Ja, Fuji-Festival, Yokohama, der ganze Schmarrn. Im Mai unsere Tour. Benelux, ja. Dann Rock am Ring. Nächstes Video machen wir in San Francisco. Cher braucht eine Vorband in der Olympiahallen. Am Mittwoch. Was meinst ihr? Ich meinte, ich werde gleich größenwahnsinnig. Du, Schroni, da hat ein Management angerufen. Zu spät. Ja, die wollen die. Es kam noch schlimmer. Alles. Was weiß ich? Ich glaub, das war einer von Ding. Der Mr. X. Weißt du? Aber ich meine, das kann ja nicht sein. Also, das wäre ja quasi der Wahnsinn. Also, verstehst du? Ich verstehe nicht, wieso soll der die engagieren? Ja? Mike und seine Punktlandung ins Mark hinein. Quasi Wahnsinn. Ich war in meinem persönlichen Olymp gelandet. Jetzt auch noch mit Axt unterwegs. Mehr ging wirklich nicht. Punkt. Wie hatte ich nur trotzdem wieder in diese Schuldenfalle geraten können? Sehen Sie, die Scheinehe ist meist ein Deal, über dessen Konsequenzen sich die Frauen nicht im Klaren sind. Zudem droht ständig die Gefahr, dass die Ausländerbehörde dem Schwindel dann auch auf die Schliche kommt, nicht? VTV stellt eine Frau vor, deren Scheinehe in einer finanziellen und emotionalen Katastrophe geendet hat. Weitere Infos zu diesem Thema von Rechtsanwalt Dr. Zein finden Sie wie immer unten. Nee, danke. Bei Green Card gab es zwar ein Happy End, aber ich bin weder Gerard noch Frau McDowell. Gott sei Dank habe ich noch niemanden davon. Meine neuen Eltern hatten ja immer wieder oder zumindest einmal betont, es sei wirklich nicht schlimm. Es würde mir keiner übel nehmen, wenn ich kalte Füße bekommen würde. Stoppen. Alles ganz schnell stoppen. Hallo, ja, ich bin's nur, die neue Tochter. Ja, ich wollte nur sagen, also diese Sache mit ihrem unglaublichen Sohn, ja, also ehrlich gesagt stehen mir Hochzeitskleider leider gar nicht. Also, beziehungsweise danke nochmal, aber ja, ich glaube, wir müssten das Ganze auf einen späteren Zeitraum. Nee, jetzt klingelt's bei mir. Entschuldigung, ich muss los. Ja, bis morgen. Herrlich, so schwer war das doch gar nicht. Gut, die Kohle ist schon weg. Das wird sich aber irgendwie ergeben. Mit den nächsten Gigs wird das Thema ruckzuck durch sein. Ob sie meine Nachricht gerade abhören? Da machen wir uns nichts vor. Ist passiert. Hab mich mit einer unberechenbaren kriminellen Sippe angelegt, deren schnöden Mammon verprasst, will Dinge, die abgemacht sind, nicht einhalten und stell mich tot. Blutrache ist voraussichtlich bald im Anmarsch. Eine Kleinigkeit für meine Adoptivfamilie, mich egal wo ausfindig zu machen. Vom LKW gefallene Laptops würden meinen Aufenthaltsort auf der Stelle preisgeben. Also, Handy aus, Akku raus. Zu spät. Mama. Ach, meine Seele, wie geht es dir? Wir wollten uns bei dir melden. Du tust das ja nie. Also dachten wir, dein Vater wollte dir etwas mitteilen. Warte, warte, ich gebe dir. Edith, eine Riesenüberraschung, wir sehen, aber viel Zeit haben wir nicht. Sag Bescheid, wenn du in der Verfassung bist. Verfassung bin ich. Ich bin sehr guter Verfassung, Papa. Was gibt's? Nächste Woche gibt es ein Konzert im Rathaus. Ihr alle lebenden Legenden und ich spiele in alter Besetzung. Mindestens 3 Stunden. Mhm. Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Mhm. Hey, wann kommst du? Radio, Zeitungen, Fotografen, alles pipapo. Aber du hast ja wieder keine Zeit, ist es so? Ja, so ist es, Papa, leider gerade hast du eine neue Band? Hast du anständigen Job? Endlich genug Geld? Geld. Und diese Probe mit diesen alten Knacken, schrecklich, ganz schrecklich, kannst du dir ja vorstellen. Aber nee, jetzt zu dir. Warst du jetzt auf der AIDA oder nicht? Georgi, lass das Kind doch mal. Erzähl weiter, mein kleines Vögelchen. Mein Schatz, wann kommst du denn? Ja, also Mama, wie gesagt, im Moment ist es... Ja, Jova, ist schon gut, verstehen wir. Dann such dir eine anständige Arbeit. Edes Lanyo, 1000 Küsse. Ja. Und denke an meine Satzdarmseite. Ja. Unsere Adresse hast du. Servus, tschüss, Pussi. Pussi. Tschüss, Pussi. Abends an der Tanke, Nachschub. 2 Packungen, ja, danke. Ja? Spatzel, du machst die Kunst. Ich wollte nur mal hören. Herre de Hope. Kategorie merkwürdige Freundschaft. Ja, ist alles ziemlich spitze. Jedenfalls bin ich doch noch immer an meinem Doku-Thema Bären in den Karpaten dran. Keine Ahnung, wo ich da in den Bergen mitten im Wald mit der Cessna lande. Immer morgens um 7 Uhr, nachdem ich an die 40.000 Kronkorken gezählt hatte. Mein Chef aus dem Rockschuppen auf der Zülpicher war, glaube ich, der Gründer des sinnvollen und berühmten Kölner Kronkorkenzählens. Und nachdem Herr de Hoop die leeren Bugsflaschen und Restleichen aus den Ecken gekratzt und eingesammelt hatte, und nachdem ich ungefähr 220 Mal von Zyklopen belästigt und aus dem Konzept gebracht worden war, immer dann lud mich Herr de Hoop im Morgengrauen stets zum Einstand in die Furchtbar ein. Auf die besten Frikadellchen im Westen. Alles anlesen, ne? Jimex Tierleben, Heinz Hielmann. Unsere Telefonate sind meist von legendärer Länge. Erstmal in den nächsten Hauseingang setzen und eine rauchen. Dann ist es durch, ja? Ja, verstehe. Naja, jetzt muss ich erstmal nach Tansania wegen der anderen Geschichte. Ich halte dich auf dem Laufenden, Spatzel. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Guck mich mal an, wenn ich mit dir rede. Okay, alles klar. Das hier ist jetzt mal eine echte Ausnahmesituation. Sehe ich das richtig? Schlampe, ich schneide dich ab, hä? Ich schneide dich ab, du Scheißschlampe. In Slow Motion werde ich also jetzt aufstehen, während ich vorsichtig die Hände aus dem Parker nehme. Tja, jetzt stehe ich aber mit dem Rücken zu meinem Mörder. Mit Blick auf meine Eingangstür. Definitiv unerreichbar. Jetzt guck mich mal an! Eine handliche Pistole ins Gesicht gehalten zu kriegen, ist schon nicht schlecht. aber sie im Rücken zu spüren, ist schlechter. Meine Beine fühlen sich an wie geronnener Beton. Komm, noch ein paar Meter. Die beiden müssen das jetzt mitmachen. Zugegeben, eigentlich warte ich drauf. Auf den Knall. Hallo? Noch ganz kurz. Ich wollte einen abschließenden Gedanken wegen der Forscher, die ich in Moskau aufgrund eines anderen Projekts interviewen muss. Ja, du weißt doch, wie es ist. Du kennst doch die Leute. Ne? Also, pass auf, ich habe echt ein Problem. Ich kann kein Russisch. Ich kann auch kein Serbokroatisch. Ich kann überhaupt nichts. Hallo? Spatzel? Bist du noch da? Hey, ist was? Nö. Ich bin mir nicht sicher, ob das erzählenswert ist oder lustig genug oder eher traurig, falsch oder richtig. War das eben eine Lappalie, die nochmal gut gegangen ist? Hätte er je geschossen? Ich meine, hat er überhaupt Geld für Patronen gehabt? So, und jetzt rufst du sofort die Polizei. Oder willst du, dass der noch andere Leute abknallt? Oho, klar, haha, ja, was soll ich denen sagen, ne? Dieser Typ, mein Lieber, knallt nicht einfach wahllos um sich. Er und seine 200-köpfige Verwandtschaft, meine sozusagen neuerdings, wollten nur Pi mal Daumen meinen Rücken vermessen? Wegen des Schneiders, des Brautkleids, der Kutsche in Paris und allem? Schon mal was von dem berühmten albanischen Sprichwort, nur eine tote Braut ist eine gute Braut gehört? Ich glaube, du stehst unter Schock, kann das sein? Oder hast du was genommen? Wie bitte? Sorry, ich wurde soeben um ein Haar vor meiner eigenen Hütte erschossen. Ich muss weg hier, verstehst du? Und zwar schleunigst, bis Gras über die ganze Sache gewachsen ist. Ich brauch sofort Geld für ein Ticket! Aber wohin denn? Bei wem willst du denn untertauchen mit Handy? Ich meine, die werden dich überall auf der Welt finden irgendwie. Die können dich orten. Und du bist sicher, dass du die Bullen nicht rufen wirst? Die Bullen? Zu spät, verstehst du denn nicht, Mann? Die Hütte brennt, es ist Ausschluss vorbei, cancelled! Am Arsch, Ende Gelände! Die reißen mir meine geschrumpften Eingeweide einzeln mit einer ukrainischen Haarnadel aus, füllen den Hohlkörper mit deutschem Flüssigbeton und versenken mich im albanischen River! Kapitze! Okay, du stehst unter Schock. Wieder auf der Flucht, diesmal aber Härtegrad 6. Ankunft 23.54 Uhr, reserviert ab München. Perfekt. Ab Wien Südbahnhof per Anhalter, nur dreimal umsteigen ab München Hauptbahnhof. Vom ICE in den RE, in den U oder R, dann mal sehen. S auf dem Weg ins Glück. Schwester S und die Wege zum Glück. S und das Glück im Weg. S ist mal kurz weg. Sind die womöglich schon im Zug und haben die vordere Hälfte nach mir durchsiebt? Wenn man sich mal überlegt, wie verzweigt doch manche Banden sind. Vielleicht hat schon irgendein Cousin dritten Grades dem Messerspezialisten Luigi, Francesco oder Tony Corleone die Anweisung zur Anweisung gegeben, rein hypothetisch um 23.53 Uhr. Exakt. Akku raus. Haben Sie Lust auf einen frisch gebrühten Kaffee oder einen kleinen Snack? Hi. Excuse me. Are these seats taken? What? Sorry. Yes. There is no room left, as you can see. Ein Riese mit Kontrabasskoffer. Ja, klar. Just verdächtig. Oh, great. Thanks. So. Grüß Gott, die Herrschaften. Darf ich einmal? Das sind unsere Plätze, gell? Wir haben reserviert. Excuse me? Ja, Regensburg, Plätze 94, 95, 96, 97 und 98, gell? So, kommt's, Kinder. Der nette Herr lässt uns jetzt sicher gleich einmal durch, gell? Ja, Sie, excuse me. Er kapiert nichts. Die Dicke kommt nicht durch, ihre Kinder drängeln. Was für ein Chaos. Es tut mir leid, aber ich habe noch ein Riesengerät bei mir. Ich meine, der Kontrabass. Und ich glaube nicht, dass wir alle hier Platz finden werden. You know? Look here. Das ist ja... Kommt, Kinder, nehmt eure Kekse. Kommt, mit so einem Sarg und so einem traurigen Hühnergerippe wollen wir fein nichts zum Tun haben, gell? So, jetzt hinaus, aber flott. Well, thanks. May I introduce myself? Kenny, how are you? Kenny G. No, Super Salt from Canada, but actually... Canada? Ach was. Und wohin soll es jetzt gehen? Oh, ich weiß es noch nicht. As a musician, ich habe so viele Pläne, you know? Grüß Gott, die zugestiegenen Fahrgäste, die Fahrkarte. Alles umsonst. Grüß Gott, ja. Och, hätte ich mir doch schon auf der Zülpicher das Genick gebrochen. Okay. Danke. Wobei, es war nicht alles schlecht. Es gab auch gute Zeiten. Wie zum Beispiel die kleinen Abenteuer in meinem zwischenzeitlichen Heimathafen Köln. Eine hübsche Art-Performance-Mädelsband, die La Bombas, war schnell aus dem Boden gestampft. Neben ein paar anderen Jobs in Rock-, Karneval- und Fußballclubs. Und schwupps, mir nichts, dir nichts, hatte ich wieder ein 17. lukratives Standbein am Hacken. So Leute, scheiß Regen, jetzt lass uns mal hier in das Schwulendings reingehen. Die sind total süß gewesen letzten Mal im Sommer. Oder tust du mir noch zwei? Nachdem ich eine Viertelstunde auf meinem verbeulten Alukoffer rumgedroschen hatte, sonst auch gerne auf gut klingenden Barhockern, und Mara sichtlich zu Tode gelangweilt sich einfach mit einem Fass Kölsch betäuben wollte, die Schwestern jenseits von Gut und Böse waren, just in dem Moment, als der Barkeeper seine Hardrock-CD wieder lauter machte, humpelte ein Herr mittleren Alters mit einem Gipsbein auf uns zu. Heinz. Eigentlich auch mal Drummer gewesen, hatte uns spielen hören. Also, ihr habt echt Potenzial. Aber hier, Mädels, ne, das wird nichts. So, packt zusammen, ihr kommt jetzt mit. Ich weiß, wo ihr um die Uhrzeit so richtig abräumen könnt. Habt ihr ein Auto? So, also wir im Auto. Gipsbein Heinz vorne auf dem Beifahrersitz, mit beiden Armen die Richtung dirigierend. Und wir drei Grazien hinten, Tessa im Element. Ach, nicht, dass ich es nicht genossen hätte, endlich im Dunkeln für mich alleine nach all der Schmach stumpf aus dem Fenster zu starren, meinen Alukoffer auf den Knien. Aber nach einer Dreiviertelstunde bäumte sich in mir doch eine leichte Unsicherheit auf. Ich vernahm entzücktes Quieken, das immer lauter wurde, je näher wir dem Ziel kamen. Im Fernsehen habe ich einmal einen Bericht gesehen über Deutschlands größten Puff. So, Mädels, raus. Wow, jetzt waren wir da. Am Sascha. Hübsch, irgendwie. Aber auch ein bisschen armselig. Ein paar Bodyguards oder Türsteher stolzierten ganz wichtig vom Laden auf und ab. Wohl nix los, Freunde, hm? Na gut, es war ja auch erst 2:30. Das Ding läuft jetzt so ab. Der Sharon und ich... Warum denn die schon wieder? Weil mir die im Moment am ruhigsten rüberkommt. Also, Ed Sharon hat das im Griff. Komm, wir beide gehen jetzt da rein und sprechen erstmal mit der Angie. Die kenne ich ganz gut. Dann, wenn alles klar ist, holen wir euch. Verstanden? Mhm. Wie, ihr habt euer Zeug dann noch nicht ausgepackt. Das muss dann ganz flott gehen. Die haben ja nicht so viel Zick. Klar? Klar. Ja, klar. Gut. Oh, Jesus Maria. Mir war noch nie so bewusst, dass jetzt verdammt nochmal dieser Auftrag allein von meiner überdurchschnittlichen Coolness abhängt. Wie ein Martin Luther King, der uneingeladen zu einem Nazi-Kongress geht, um eine Rede zu halten, lauf ich selbstbewusst in 20 Zentimetern Abstand hinter Gipsbein Heinz her. An den schwarzen Schränken vorbei. Nein, du mal wieder hier bei uns und da willst du, Mann. Ja. Wie ist es? Gut. So, und wie kann ich euch denn jetzt weiterhelfen? Ja, Angie, Schätzelein, hör mal. Ja. Ich hab hier ein paar Mädels im Gepäck. Natürlich. Aus irgendeiner Kaschemme auf hier gehabelt. Die machen Musik, hör mal. Da flippst du aus. Die sind echt gut. Hm. Lass die doch mal was spielen und ein paar Cents einsammeln. Hm? Komm, Angie, was meinst du? Nach langem Hin und Her. Ja, na gut, Heinz, weil du es bist. Ja. Aber hör mal, ich sag dir eins. Jetzt guckt sie zu mir und sticht mir ihre stahlblauen Kontaktlinsen ins Gesicht. Ich hoffe für euch, dass ihr gut seid. Weil wenn ihr scheiße seid, dann klatscht es. Aber kein Beifall. Verstehst du mich? Hab ich mich klar ausgedrückt? Klar. Ich schenke ihr ein verschmitztes Clint Eastwood-Lächeln zur Bestätigung unserer mündlichen Vereinbarung. Das reicht anscheinend. wir wieder zum Wagen, vor dem die Mädels uns sozusagen applaudierend mit dem Equipment fein gestapelt auf der nassen Straße sehnsüchtig erwarten. Jetzt aber ganz flott hier! Spitzenmäßig, Schätzelein, ganz schön. Du bist ja hier die Chefin, oder? Genau, pass auf. Frag nicht, du kommst mal um Viertel nach sieben hier vorbei. Verstehst du? Ich hab vorher noch ein Büro zu tun. Wir haben was Geschäftliches zu besprechen. So, schön. Schön, dass ihr da wart. War schon eine geile Zeit. Die Fahrkarten bitte. Nach Berlin. Zugestiegen. Hallo? Berlin? Kleine, durchsichtige Kügelchen purzeln plötzlich aus meinem Mund. Wie Luftbläschen schweben sie mit einem Mal durch den Raum. Manche bleiben an der Decke kleben, purzeln allerdings wieder runter, sobald es lauter wird. Also, psst. Ist es nicht wunderschön, wie sie zerplatzen, die kleinen Luftbläschen? Ich hab den Abspruch verpasst. Bitte was? Haben Sie verpasst? Ich hab verschlafen, die Knödel, die Kekse, Napoleon. Scheiße, das Ladegerät habe ich auch nicht mitgenommen. Fährt denn noch irgendwas irgendwo hin? Was haben Sie gesagt? Ich kann Sie leider nicht verstehen. Nein, können Sie kein Deutsch? Oh, ja. Sorry, Sir, sie ist ein wenig durcheinander. Meine Frau hat leider einen heftigen Anfall, pregnant, you see. And, hier, meine Karte now, und sobald meine Frau geht besser, ich bringe sie ihr Ticket mit, okay? Just a minute, thank you so much, Sir. Also, so meinen Sie, ich bin blöd, oder was? Also passen Sie auf, Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten, die Herrschaften. Erstens, Sie oder die Dame zahlt die Karten etzer oder ich schmeiß euch raus. Dann rufe ich die Polizei und die holt euch beide am nächsten Bahnhof ab. Habt ihr mich verstanden? Danke, Herr Feldmarschall. Was? Was ist? Wollt ihr jetzt noch aufmucken, oder was? Muss ich jetzt gleich die Polizei rufen? Die haben Hunde, versteht ihr es? Are you alright, darling? Darling? Sehr mutig. Ach ja, eigentlich. Naja, also bis auf die Tatsache, dass ich dahin fahre, wo ich vor 8 Stunden hergekommen bin und keine Kohle mehr fürs Rückfahrticket habe, sehr, sehr gut. So, du willst gar nicht nach Berlin? Nee. Aber this is the place to be, believe me. Ich habe die ganze Welt gesehen, you know? Aber Berlin is packed with great musicians and Künstler. Why are you so negative about it, darling? By the way, ich glaube, du kennst neuerdings mit der Credit Card zahlen, so don't worry. Ach so, I see. Ja, dann ist ja alles total prima. Hm? Lass uns gleich ein Prosecco aufmachen, Benny. Kenny, yeah, great, darling. Lass uns Party machen. Ich hol some bottles and I got cold dampf. I can get you some food too from the restaurant. Oh, no thanks. My stomach is already upside down. Okay. Ein Bucks. Another Bucks, please. One more Bucks. Thank you. Zahlen bitte. Oh, sorry. I don't have any Kleingeld mit mir, but meine Frau in our Abteil, Wagen Nummer 15, glaube ich. Wait just a minute, I'll be right back. I'm back, darling. Oh, Entschuldigung, haben Sie die junge Frau gesehen, die gerade hier war? Oh! Endlich Frischluft. Great, aber awesome. Das davon ist gar keine Siedlung, sondern ein runtergekommener Gast. Wohl hauptsächlich für Trucker. Keine amerikanische Kette, nein. Eine selbst erfundene. Eine, die draußen nur Kännchen im Angebot hat. Aber wichtig ist nur der Cappuccino. Dann ist die Welt für eine Zehntelsekunde wieder erträglich. Zum Zurücksprinten bleibt noch jede Menge Zeit. Bärbels Trucker-Treff. Gut bürgerliche Küche plus Pension. Guten Tag. Ein Cappuccino bitte. Dankeschön. Genauso gut hätte eine Mücke husten oder eine Zikade das linke Bein verlieren können. Die Fachkraft wischt lustlos und ohne aufzuschauen mit ihrem inzwischen lebenden Lappen die Oberfläche des verkratzten Tresens einfach weiter sauber. Direkt über der kalten Fritteuse klebt ein einstmals weißes Stück Papier, auf dem ein mit Kuli hingeschmiertes, dringend Aushilfskraft gesucht, halbtags, volltags, aber auch stundenweise steht. Erfahrung im Gastrobereich, besser im Exklusiv-Catering habe ich, weiß Gott. Richtig, mein Sharona. Folgendes. Die Woodstocks, kennst du ja, werden hier gleich eintrudeln und ich würde sagen, dass du schon mal ein Mittagessen hast. In meiner nicht enden wollenden Köln-Phase ergab es sich, dass Produzentenkollege Paulsen mir all sein Vertrauen schenkte und mich als Catering-Fachfrau während seiner Musikproduktion mit einer namhaften Popband engagierte. Wir sind übrigens zu 12, ja, manchmal auch zu 20, je nachdem. Und das wird auch die nächsten Monate so bleiben. Ach ja, 2 Vegetarier, 1 Veganer und einmal Paprika-Allergie, aber das ist... Naja, vielleicht zum Einstieg erstmal nichts Mächtiges, okay? Ein paar verschiedene, naja, Variationen von allem etwas oder so. Also gut, wie gesagt, Sie sind in etwa einer Stunde da. Vergiss nicht, für ein bisschen Ambiente zu sorgen. Kannst du aus dem Garten ja ein paar Begonien zusammenstellen? Hä? What the fuck sind Begonien? Wie auch immer, keine Langeweile mehr. Für Monate. Speedy Gonzales im Element. Im Großmarkt, auf Etagen, in den Gängen. Bei Hannes wegen Johanneskrauttee, Tür auf, Tür zu. Welche Pfanne? Welche Küche? Wo ist mein linkes Bein? Warum ich? Wer bist denn du? Fährt um 11:30 noch die S-Bahn vom Expo-Gelände ins Bett? Feuerlöscher, nochmal gefüllte Auberginen? Kann man das bringen? Mein Immunsystem randaliert. Du, Babe. Ich habe eine super tolle Idee. Wir fahren zusammen für eine Woche nach Schleswig, zu einem Kumpel ins Studio. Wieso? Naja, ich wollte dort endlich meine eigene Platte aufnehmen. Hey, und du könntest dich da an der Ostsee entspannen, ne? Und die Natur auf dich wirken lassen. Wie wäre das? Herrlich. Da könnte ich auch endlich meine eigene Festplatte im Meer versenken. Ein Ausflug in irgendeine Moorlandschaft hätte es auch getan. Nur Malte, Gitarrist und meine neue norddeutsche Liaison, wie sich das so bei ewig dauernden Produktionen eben ergibt, und ich. Was ist denn das? Guck mal. Guck mal bitte da in meinem Kopf. Was denn? Und ein ungebetener Schwarzfahrer. Ist das eine Zicke oder was? Sehr witzig, echt. Jetzt bitte, guck mal bitte, was das ist. Oh, entspann dich doch mal. Alles ist gut, okay? Nee, nix ist gut. Schaust du bitte mal nach. Ich hab da was im Hinterkopf. Seine beruhigende Stimme hat mich schon immer fasziniert. Genau das, was ein Mensch, der ständig auf 580 ist, dringend braucht. Natürlich erwartet man, wenn man aufgrund irgendwelcher Kopfschmerzen, die man selbst als Hirnkrebs diagnostiziert, dass der behandelnde Arzt einem lachend ins Gesicht schaut und diese Krankheit eben nicht bestätigt. Auch wenn man danach fast ein wenig enttäuscht ist. So erwarte auch ich von meinem Intimfreund die entsprechenden Baldrian-Worte. Oh, tatsächlich. Was? Nee, ich glaube. Was nee, ist? Nee. Was denn? Oh, doch. Oh, Scheiße, guck mal. Was? Ist eine halbe Zecke, glaube ich, oder? Was? Sag mal, das ist nicht lustig. Ich sag dir eins, wenn du mir jetzt nicht die Wahrheit sagst, ja, dann knallst aber sowas von. Ja, Mann, es ist so. Was? Komm, ey, wenn wir in Schleswig sind, dann. In Schleswig? Das dauert doch fucking 3,5 Stunden, Mann, da bin ich schon lange tot. Leute, ich hab eine Zecke im Kopf. Verstehst du das eigentlich, null? Sag mal, bist du bescheuert? Hey, sag mal, ich bin alleine hier, ja? Ich werde sterben. Verdammte Scheiße. Meine Zecke. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Hilfe! Hilfe! Mir wird schwarz vor Augen. Hätte ich ein Krokodil am Schienbein hängen gehabt, wäre das was anderes gewesen. Aber am Hinterkopf. Wahrscheinlich schon lange schnurstracks auf dem Weg ins Hirn hinein. Nein, das ist unerträglich. War nicht zu machen. Ist ja kein Bummelzug hier. Kann ja hier kein Fenster runterschieben. Mich nicht wie Paul Newman hinausstürzen, schwer verletzt ins nächste Krankenhaus schleppen und mir in Gottes Namen dringend helfen lassen, bevor dieses Tier sein verfluchtes Ziel erreicht. Hey, Sharona. Hey, es ist alles gut, ja? Ich habe dem Schaffner Bescheid gegeben. Der macht gleich eine Durchsage. Und falls hier ein Arzt ist, dann wird er... Achtung, meine Damen und Herren, Wagen 18, wiederhole, Wagen 18 wird dringend ein Arzt benötigt. Es handelt sich um einen Notfall. Bitte melden Sie sich in Wagen 18. Super dringend. Ich durch, ich bin Arzt. Wir sind Arzt. Ja. Was ist denn passiert? Meine Freundin, sie hat eine Zecke. Eine Zecke am Kopf. Eine Zecke? Das ist alles? Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Doch. Das kann nicht Ihr Ernst so? Sein. Na, also ich bin jetzt 3 Abteile. Also wenn es so ist, dann. Dann gehen wir wieder. Ich werde sterben, eine Zecke. Streh durch. Nein, streh durch! Hilfe! Jetzt mal ganz ruhig. Also. Ein Notfall ist das nicht. Ist ja nicht mal FSME-Gebiet hier. Aber ich will mal nicht so sein. Zeigen Sie mal her. Genau, die gerötete Stelle da. Ja, hier. Was sehen Sie denn? Na, Sie haben ja schon die Hälfte abgebrochen. Kriegen Sie die auch wirklich ganz raus, bitte? Ich kann es nur versuchen. Ob ich wirklich alles rausbekomme, kann ich Ihnen nicht garantieren. So, das war's schon. Wenn die Stelle in den nächsten Tagen anschwillt und schmerzt oder sich eine kreisförmige Röte bildet, suchen Sie einen Arzt auf. Der muss Ihnen dann ein Antibiotikum geben, gegen Borreliose. Wiedersehen. Borreliose? Was? Also, ich brauche jetzt einen Schnaps. Kaum ausgesprochen hatte ich diesen Satz bereut. Malte kam zurück und wusste, ab jetzt lag alles in Gottes Hand. Was er morgens in der Bordbar hatte auftreiben können, war Bommelunder, Wodka und Maria Kron in kleinen Fläschchen. In einem Aufwasch kippte ich alles hintereinander weg und rauschte vor mich hin ins Großraumwagenabteil. Und ihr Salam! Jetzt lass mich doch mal! Wärst du wanderlegen? Und ihr Salam wird machen! Herrliche Zeiten. Wie gesagt, der entscheidende Unterschied zu heute, damals saß ich im Zug. Jetzt stehe ich an diesem wunderbaren Truckstop und sehe, wie der verdammte ICE mir die Entscheidung, ob ich hier tatsächlich eine Weile bleiben soll, abnimmt und sich langsam in Bewegung setzt und an mir und an dem Rastro vorbeifährt, um sich im Norden über den Bergen bei den sieben Zwergen mit meinem Parker samt leerer, aber immerhin Brieftasche für immer in nichts aufzulösen. Nein, ich brauche nicht viel. Generell bin ich schon mit Reisfeldern oder Paprikafladen zufrieden. Und mit ein paar Euros kann man aus diesem Laden hier vielleicht noch richtig was machen. Vielleicht sollte ich das Ding kaufen. Und wundersamerweise hält mein Leben doch sowieso immer wieder Glücksmomente für mich bereit. Sogar letztes Jahr, inmitten der großen Dürre, auf einmal, bäh. Verona, Schätzchen, ich gebe dir kurz das Timeschedule durch. Dein Account ist anscheinend wieder voll. Aber du lebst noch, das ist schön. So, folgendes. Das Album von 0 auf 1 in die Charts. Merchandise-Stände verwandeln sich in Möbelhäuser, große Videodrehs, Fachzeitschriften, Film, Funk und Fernsehen reißen sich um uns. Wir, grundsätzlich Hauptakt auf jeder Bühne, die Bühnenshow noch spektakulärer. Ein Meer von einem Kerzenarrangement wird eigens aus einem aztekischen Tempel in Südmexiko herausgefräst und für eine einzige Ballade herangekarrt. Nein, nein. Fürs Intro muss der Chef selber nach Mali fliegen und höchstpersönlich den Fruchtbarkeitsgesang eines bestimmten Volkes aufnehmen. Schätzchen, vergiss nicht am Freitag nach dem Interview direkt zur Goldverleihung. Wir müssen in time. Dann mit dem Shuttle zum Airport. Ich wiederhole, in time. Ein großartiger Wahnsinn. Wenn auch nie für lang. Aber auch nach diesem Raststätten-Zwischenstopp warten irgendwann bestimmt wieder Saté-Spießchen im Backstage. Das Mineralwasser für 12 Euro aufs Zimmer, bitte. Ach was, warum nicht gleich den besten Koch der Stadt dazu? Ein wenig auf dem Dach des Hotels planschen, noch eine Sushi-Platte oder ein Stück Kuchen mit Lametta, Nutten und Koks, Gruß des Hauses, auch aufs Zimmer. Ach Gottchen. Hoffentlich muss ich das nächste Mal nicht wegen meiner Haselnussallergie die East Coast-West Coast-Tour nicht. Naja, Hauptsache mein Personal Trainer. Und der Masseur. Hey, stupid girl, what have you done to me, my dear? Hey, stupid girl, what have you done to me, my dear? You for my soul. Now I will hit you with my heart, cause you are wrong. When you think you can play with me, it's your own. Panzerschokolade von Rachel Rapp. Es sprachen Sharona Gaji, Eva Meckbach sowie Jean-Paul Beck, Martin Brosch, Edda Fischer, Tom Jacobs, Bianca Hauder, Nilgün Karaman, Albert Kitzel, Michael Tschekoch, Max von Malotki, Barbara Schmidt, Florian Seiger-Schmidt, Bert Stevens, Louis Friedemann Thiele und Matt Zuwella. Technische Realisation Matthias Fischenich und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Simon Kamperz. Regie Robert Stolten. gesuchte Trickbetrüger Kenny Supersalt wurde gestern wegen undurchsichtiger Geschäfte, Raub und Autoschieberei zu 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt. In seinem Kontrabasskoffer hatten die Ermittler allerdings nichts außer einem zerknüllten Parker mit verrosteten Stickern sowie eine leere Brieftasche gefunden. Von der Beute fehlt immer noch jede Spur. Darf's noch was sein, die Herr? Vielleicht noch ein Stück Kuchen? Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. Dramaturgie Nathalie Schalles.